Schüssi, Yogi. Hallo Mannschaft. Hallo Trainer. Die Comedy zur Fußball-EM auf Radio Mittelweser. Je suis Yogi. Liberté, Egalité, Europameister. Der Weltmeister, so zu Gast bei Freunden. So, hallo Mannschaft. Hallo Trainer. Wisst ihr, welche Frage mich so gerade am meisten beschäftigt? Oh, ob das Deo 24 Stunden hält. Nein, Lukas, wie kommst du denn darauf? Ja, ich frage mich, wie wir gegen Italien gewinnen sollen. Ah, hey. Ah, da ist ja der Mann mit dem Näschen für alles. Magst du den Geruch von Axel Schweiß? Heidenai, bin ich etwa gefilmt worden, als ich die Funktionalität von meinem Deo getestet habe? Absolut. Naja, ich achte nun mal sehr auf meine Gerüche. Ja, ich habe sogar schon überlegt, so ein Parfüm herauszubringen. Ah, hey. Soccer Smell, the new fragrance bei Jogi Löw. Ja, also da gibt's gar nichts zu lachen, so. Ich überleg schon die ganze Zeit, so, wonach das riechen soll. Oh, Trainer, vielleicht nach Bällen und gemähtem Achselrasen. Bescheuert, ey. Je suis Jogi.